Von den ersten Evolutionsexperimenten während der Dinosaurierzeit bis zu ihrem Aufstieg zur beherrschenden Tiergruppe nach der globalen KPG-Katastrophe waren Säugetiere tropische Lebewesen. Sie lebten auf Bäumen, bewegten sich im Gleitflug zwischen den Ästen und fraßen Insekten oder die immer üppiger werdende Vegetation. Die enge Beziehung zwischen den Säugetieren und den sich ausbreitenden Bedecktsamern trug offenbar entscheidend zu ihrem Überleben bei, aber auch zu ihrer weltweiten Ausbreitung und Artenvielfalt. Vielleicht unterstützten die Säugetiere sogar ihrerseits den Erfolg dieser neuartigen, nährstoffreichen Pflanzen. Aber nach dem Höhepunkt der Warmzeit im mittleren Eozän und trotz einiger kurzer Blütezeiten waren die megathermalen Wälder in der Defensive. Nach und nach zogen sie sich vor den trockenen, jahreszeitlich angepassten Gras- und Waldlandschaften in Richtung des Äquators zurück. Pferde, Giraffen und Fledertiere sind nur drei der vielen Säugetiergruppen, die zwischen Eozän und Miozän von den globalen Umweltveränderungen beeinflusst wurden. Die Dynamik der warmen, feuchten Wälder und ihr Rückzug bis zu ihrer heutigen Verbreitung in den Tropen hatte Auswirkungen auf einige besonders charakteristische Abstammungslinien der Säugetiere, die wir heute kennen und lieben. Darunter auch unsere eigene, die Primaten. Die ersten echten Primaten, die unter den Fossilfunden auftauchen, gehörten, wie die heutigen Lemuren und Loris, zur Gruppe der Feuchtnasenaffen oder Strepsirrhini. Diese kleinen Baumbewohner belegten die üppige, tropische Vegetation aus Bedecktsamern im Paläozän und frühen Eozän mit Beschlag. Im Rahmen ihrer Weiterentwicklung entstanden die Koboldmakis vor rund 58 bis 55 Millionen Jahren und dann die eigentlichen Affen vor rund 40 Millionen Jahren. Eine Gruppe, zu der alle Klein- und Menschenaffen gehören. Wie andere Säugetiere, von denen bereits die Rede war, so fanden auch die Primaten unter den Bedecktsamern in der üppig gedeihenden tropischen Pflanzenwelt des Paläozäns und Eozäns sowohl Schutz als auch neue Entwicklungsmöglichkeiten. Der Verlauf der frühen Primatenevolution wurde ebenfalls durch Anpassungen von Zähnen und Körperbau geprägt, mit denen sie die nährstoffreichen Früchte und Samen der neuartigen Pflanzen besser nutzen konnten. Und wie andere Säugetiere, so mussten auch die Primaten sich seit dem späten Eozän mit den schrumpfenden, megathermalen Wäldern zufrieden geben. Die eigentlichen Affen entstanden in Asien und zogen vor 35 Millionen Jahren nach Afrika, wo sie sich in den sich verändernden, waldreichen Lebensräumen des Miozäns mit schwankendem Nahrungsangebot und verschiedenen Gefahren auseinandersetzen mussten und dabei immer klüger, größer und aggressiver wurden. Die Primaten sind ein weiteres anschauliches Beispiel dafür, dass die Evolution der Säugetiere frühzeitig an das Schicksal der tropischen Wälder und der Landbrücken zwischen auseinanderrückenden Kontinenten gebunden war. Aber das Miozän war nur der Anfang. Die weiteren sich wandelnden Wechselbeziehungen zwischen Wäldern und Waldlandschaften am und nahe des Äquators sollten diese Gruppe auf einen ganz neuen Evolutionsweg führen, auf dem schließlich dann das nachweislich erfolgreichste Säugetier aller Zeiten entstand. Wir.